Live. DJ Session mit Mogwai. Hey Sektor, einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. Und das wir jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr für euch mit aktuellster Clubmusik. In der ersten Stunde von 22 Uhr bis 23 Uhr mit mir Mogwai und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht es wie immer weiter mit einem Gast-DJ. Heute ist es der House-DJ MK. Der spielt von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 bis 1 geht dann her noch weiter mit Topic aus unserem 1 Live DJ Session Residency. So viel zum Ablauf. Und bei mir geht es hier direkt los mit der ersten Platte. Die kommt von Majestic, Jungle 70, Kai Saunders und die heißt Creeping in the Dark. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Dungeon skanker, skanking, loving the vibe with no looking out, creeping in the dark like a creature. If you never done it, then we're coming in for teacher. From the underground, Live und das mit der 1 Live DJ Session, das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Juno.de und heißt Kerico. Ja, und wenn ihr euch mehr für die Playlist von heute Abend interessieren solltet, dann geht doch einfach mal in unsere 1 Live App. Dort könnt ihr euch die DJ Session jederzeit gerne nochmal anhören und dort findet ihr dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 Live DJ Session. Hier geht es jetzt weiter mit Claptone und Hannah Bolane und ihrem Track Black Gold. Checkt den mal aus. Yeah.

Und das mit 1 Live DJ Session aus gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von David Guetta und Jaden Boyce und heißt Upside Down. Ja, und wenn ihr diese oder auch andere DJ Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1 Live App. In der App findet ihr die aktuellste Show und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Wie sollte es anders sein? Hier geht schon weiter mit dem nächsten Track. Der kommt von Ralphy Rosario, Bob Sinclair featuring Donna Blakely und Lego. Und der Track heißt Take Me Up. Check es mal aus. Yeah. Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame, hoy que obliga y me vuelve a ver. Tú me clavas la vida, me escondo la mira, me miro. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Akani, un gusto, un placer. Tú te vas con una leyenda, no va a volver a nacer. Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró. Por VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame, voy con liga y me vuelve a ver. Tu baby quiere que la rompa. Lucas, step back, la yampa. Tú estás loco por vender el alma, pero en el diablo te la compra. Yo no tengo compa, pregúntaselo a tu compa. Todo el mundo ya sabe, por eso va Bonnie ni ronca. A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes. Tiradores y estudiantes, doctores gigantes. Natural y con implantes, los adultos y los infantes. En Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante. Cruzando la calle con los Beatles, dame en Lilia y otra voz el Beatles. El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire. Nah, nah, nah, yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey. Y este es otro juego que me voy no mirar. Vengo de PR, tierra de Clemente. A mí sin cojones me tienen todos los cheaters. Ey, los haters no salen, yo nunca los veo en la calle. Pa' mí que ellos viven en Twitter. Ey, ya la vi, anda con dos, la amiga me miro. Por VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame, hoy que obliga y me vuelve a ver. La con dos, la amiga me miro. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer. Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miro. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame, hoy que obliga y me vuelve a ver. Well, leave your hands in the air. die 1 Live DJ Session und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier von dieser Stelle mit aktuellstem Clubsound und das natürlich auch diesen Samstag so. Und was ich hier gerade spiele, kommt von HNF und heißt Wave Your Hands. Und hier geht schon weiter mit dem nächsten Track. Der kommt von Marshall Jefferson, Jaden Boyce und heißt Let's Go Move Your Body im Dan FX Mashup Mix. Der kommt jetzt. Oh, DJ-Session und ist gerade mit mir Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier wie gewohnt weiter mit einem Gast-DJ. Heute ist es MK aus Great Britain, einer der House-DJs. Und danach spielt er nachher noch von 0 bis 1 Topic für euch aus unserem 1Live-DJ-Session-Residence-Team. Also bleibt dran, es geht hier wie immer schwer nach vorne. Something Live. DJ Session.